Es herrschte halbdunkel in der Halle an jenem Abend. Nur eine Lampe brannte irgendwo an der Decke des ausgestorbenen Raumes und auch die anstoßenden Gesellschaftsräume waren kaum erhellt. Doch wusste Hans Castorp, dass Frau Schuscher, die das Dinner ohne ihren Gebieter eingenommen hatte, Peter Peperkorn lag viel krank, noch nicht ins erste Stockwerk zurückgekehrt war, sondern allein im Schreib- und Lesezimmer verweilte, und darum hatte auch er gezögert, hinaufzugehen. Er saß in solchem Schaukelstuhl wie der, worin Marussia sich damals gewiegt, als Joachim sein allereinziges Gespräch mit ihr gepflogen. Sie kam, er hörte ihre Schritte, ihr Kleid hinter sich, sie war neben ihm, fächelte mit einem Brief, den sie an einer Ecke hielt, in der Luft hin und her und sagte mit ihrer Pschibislaw-Stimme: »Der Concierge ist fort. Geben Sie schon ein Dambobust.« Sie trug leichte, dunkle Seide diesen Abend, ein Kleid mit rundem Halsausschnitt und lockeren Ärmeln, die unten als geknöpfte Manschetten knapp um die Handgelenke lagen. Er sah das mit Vorliebe. Sie hatte sich mit der Perlenreihe geschmückt, die bleich in der Dämmerung schimmerte. Er blickte hinauf in ihr Kirgisengesicht. Er wiederholte: »Dambre?« »Ich habe keins.« »Wie keins?« »Tant pis pour vous. Nicht in Bereitschaft einer Dame gefällig zu sein?« Sie warf die Lippen auf und zuckte die Achseln. »Das enttäuscht mich. Ich habe mir eingebildet, Sie hätten in einem Fache Ihres Portefeuilles kleine, zusammengelegte Bögen von allen Sorten nach der Wertstaffel geordnet.« »Nein, wozu?« sagte er. »Ich schreibe nie Briefe, an wen wohl? Wir haben ein Lied in unserem Volksliederbuch, worin es heißt, ich bin der Welt abhanden gekommen. So steht es mit mir.« »Nun, dann geben Sie schon wenigstens eine Papyrus, verlorener Mensch«, sagte sie, indem sie sich ihm gegenüber neben den Kamin auf die mit einem leinenen Kissen belegte Bank setzte, ein Bein über das andere gelegt und die Hand ausgestreckt. »Es scheint, damit sind Sie versehen.« Und sie nahm nachlässig und ohne zu danken aus seiner silbernen Dose die Zigarette, die er ihr entgegenschob, und bediente sich an dem Taschenfeuerzeug, das er vor ihrem vorgebeugten Gesichte spielen ließ. »Ja, damit immer. Damit bin ich allerdings immer versehen. Das muss man haben. Wie käme man ohne das wohl aus, nicht wahr? Man nennt das eine Leidenschaft, wenn einer so fragt. Ich bin offen gestanden gar kein leidenschaftlicher Mensch, aber ich habe Leidenschaften. Phlegmatische Leidenschaften.« »Es beruhigt mich außerordentlich«, sagte sie, den eingeatmeten Rauch heraussprechend. »Sie müssten aus der Art geschlagen sein. Leidenschaft, das ist um des Lebens willen leben. Aber es ist bekannt, dass ihr um des Erlebnisses willen lebt. Leidenschaft, das ist Selbstvergessenheit. Aber euch ist es um Selbstbereicherung zu tun, c'est ça? Sie haben keine Ahnung, dass das abscheulicher Egoismus ist und dass ihr damit eines Tages als Feinde der Menschheit dastehen werdet.« »Hallo, hallo, gleich Feinde der Menschheit? Was sagst du da, Clavdia, so allgemein? Was hast du Bestimmtes und Persönliches im Sinn, dass du sagst, uns sei es nicht um das Leben, sondern um Bereicherung zu tun? Ihr Frauen moralisiert doch nicht so ins Blaue hinein.« »Ach, die Moral, weißt du. Die ist ein Streitfall für Nafta und Settembrini. Die fällt ins Gebiet der großen Konfusion. Ich glaube, es ist im Ganzen, wie es in der Liebe ist. Natürlich ist es wohl unmoralisch, dass ich nicht recht darauf achten kann, was du mir sagst über Moral, sondern in erster Linie froh bin, dass wir zusammensitzen. Wie nur einmal bisher und keinmal noch, seit du zurück bist. Und dass ich dir sagen kann, wie beispiellos gut dich diese engen Manschetten um deine Handgelenke kleiden und diese dünne Seide weit um deine Arme herum. Um deine Arme, die ich kenne. Ich gehe. Geh bitte nicht. Ich werde die Umstände berücksichtigen und die Persönlichkeiten, worauf man denn doch wenigstens wird rechnen dürfen, bei einem Menschen ohne Leidenschaft. Ja, siehst du, du spottest und schiltst mich aus, wenn ich... Und du willst gehen, wenn ich...« »Man ist gebeten, weniger lückenhaft zu sprechen, wenn man verstanden zu werden wünscht. Und ich soll also gar nicht, auch kein bisschen teilhaben an deiner Übung im Erraten von Lückenhaftigkeiten? Das ist ungerecht, würde ich sagen, wenn ich nicht einsähe, dass es hier nicht um Gerechtigkeit geht. Nein, Gerechtigkeit ist eine phlegmatische Leidenschaft, im Gegensatz zur Eifersucht, mit der phlegmatische Leute sich unbedingt lächerlich machen würden. Siehst du? Lächerlich. Gönne mir also mein Phlegma. Ich wiederhole, wie käme ich ohne das wohl aus? Wie hätte ich ohne das zum Beispiel das Warten aushalten sollen? Bitte? Das Warten auf dich? Voyons, mon ami. Ich will mich weiter nicht aufhalten über die Form, in der Sie mit närrischer Hartnäckigkeit zu mir reden. Sie werden dessen schon müde werden, und schließlich bin ich nicht zimperlich, keine entrüstete Bürgersfrau. Nein, denn du bist krank. Die Krankheit gibt dir Freiheit. Sie macht dich... Halt, jetzt fällt mir ein Wort ein, das ich noch nie gebraucht habe. Sie macht dich genial. Wir wollen über Genie ein andermal reden. Nicht das wollte ich sagen. Ich verlange eines. Sie werden nicht fingieren, dass ich mit Ihrem Warten, wenn Sie gewartet haben, irgendetwas zu schaffen hätte, dass ich Sie dazu ermutigt, es Ihnen auch nur erlaubt hätte. Sie werden mir sofort ausdrücklich bestätigen, dass das Gegenteil der Fall ist. Gern, klafft ja gewiss. Du hast mich zum Warten nicht aufgefordert. Ich habe aus freien Stücken gewartet. Ich verstehe vollkommen, dass du Gewicht darauf legst. Sogar ihre Zugeständnisse haben etwas Impertinentes. Überhaupt sind sie ein impertinenter Mensch. Gott weiß wieso. Nicht nur im Verkehr mit mir, sondern auch sonst, selbst ihre Bewunderung, ihre Unterordnung hat etwas Impertinentes. Glauben Sie nicht, dass ich das nicht sehe? Ich sollte überhaupt nicht mit Ihnen sprechen deswegen. Und auch darum nicht, weil Sie von Warten zu reden wagen. Es ist unverantwortlich, dass Sie noch hier sind. Längst sollten Sie wieder bei Ihrer Arbeit sein, sur le chantier oder wo es war. Jetzt sprichst du ungenial und ganz konventionell, Clavia. Ich bin natürlich von Haus aus kein Homme de Genie. So wenig wie ich ein Mann von Format bin, du lieber Gott. Nein, aber dann bin ich durch Zufall, nenn es Zufall, so hoch heraufgetrieben worden in diese genialen Gegenden. So ist es. In meiner Balkonloge ist es mir aufgegangen. Und ich bin entzückt, dass ich es dir sagen kann. Zum Leben gibt es zwei Wege. Der eine ist der gewöhnliche, direkte und brave, der andere ist schlimm, er führt über den Tod. Und das ist der geniale Weg. Du bist ein närrischer Philosoph, sagte sie. Ich will nicht behaupten, dass ich alles verstehe in deinen krausen deutschen Gedanken, aber es klingt menschlich, was du sagst, und du bist zweifellos ein guter Junge. Übrigens hast du dich tatsächlich en Philosoph benommen, man muss es dir lassen. Zu sehr en Philosoph? Für deinen Geschmack, Claudia, nicht? Lass die Impertinenzen, das wird langweilig. Dass du gewartet hast, war dumm und unerlaubt. Aber du bist mir nicht böse, weil du umsonst gewartet hast. Nun, es war etwas hart, Claudia, auch für einen Menschen von phlegmatischen Leidenschaften. Hart für mich und hart von dir, dass du mit ihm zusammenkamst. Denn natürlich wusstest du durch Behrens, dass ich hier war und auf dich wartete. Aber ich sagte dir ja, dass ich sie nur als eine Traumnacht auffasse, die unsrige, und dass ich dir deine Freiheit zugestehe. Schließlich habe ich ja nicht umsonst gewartet, denn du bist wieder da. Wir sitzen beieinander, wie damals. Ich höre die wunderbare Schärfe deiner Stimme, von langer Hand vertraut meinem Ohr. Und unter dieser weiten Seide sind deine Arme, die ich kenne. Wenn freilich oben auch dein Reisebegleiter im Fieber liegt, der große Peperkorn, der dir diese Perlen geschenkt hat, und mit dem sie um ihrer Bereicherung willen so gute Freundschaft halten. Nimm's mir nicht übel, Claudia. Auch Settembrini hat mich deswegen gescholten, aber das ist doch nur ein gesellschaftliches Vorurteil. Der Mann ist ein Gewinn. In Gottes Namen, er ist ja eine Persönlichkeit. Dass er in Jahren ist, na ja, ich würde es trotzdem ganz begreifen, wenn du als Frau ihn ungeheuer liebtest. Du liebst ihn also sehr. Dein Philosophentum in Ehren, deutsches Hänschen, sagte sie, indem sie ihm über das Haar strich, aber ich würde es nicht für menschlich halten, dir von meiner Liebe zu ihm zu sprechen. Ach, klappt ja, warum nicht? Ich glaube, die Menschlichkeit fängt an, wo ungeniale Leute glauben, dass sie aufhört. Lass uns doch ruhig von ihm reden. Du liebst ihn leidenschaftlich. Sie beugte sich vor, um die ausgerauchte Zigarette seitlich in den Kamin zu werfen, und saß dann mit verschränkten Armen. »Er liebt mich«, sagte sie, »und seine Liebe macht mich stolz und dankbar und ihm ergeben. Du wirst das verstehen, oder du bist der Freundschaft nicht würdig, die er dir widmet. Sein Gefühl zwang mich, ihm zu folgen und ihm zu dienen. Wie denn wohl sonst, urteile selbst, ist es den Menschen möglich, sich über sein Gefühl hinwegzusetzen? Unmöglich«, bestätigte Hans Castorp. »Nein, das war selbstverständlich ganz ausgeschlossen. Wie sollte eine Frau es wohl fertigbringen, sich über sein Gefühl hinwegzusetzen, über seine Angst um das Gefühl, ihn sozusagen in Gethsemane im Stich zu lassen?« »Du bist nicht dumm«, sagte sie, und ihre Schrägaugen blickten starr versonnen. »Ich werde dir sagen, du bist ein verschlagener Junge. Ich weiß nicht, ob du Geist hast, aber unbedingt besitzest du Verschlagenheit. Gut übrigens, es lässt sich damit leben, es lässt sich Freundschaft damit halten. Wollen wir Freundschaft halten? Ein Bündnis schließen für ihn, wie man sonst gegen jemanden ein Bündnis schließt? Gibst du mir darauf die Hand? Mir ist oft bange. Ich fürchte mich manchmal vor dem Alleinsein mit ihm, dem innerlichen Alleinsein, tu sais. Er ist beängstigend. Ich fürchte zuweilen, es möchte nicht gut ausgehen mit ihm. Es graut mir zuweilen. Ich wüsste gerne einen guten Menschen an meiner Seite. Enfin, wenn du es hören willst, ich bin vielleicht deshalb mit ihm hierher gekommen.« Sie saßen Knie an Knie, er in dem vorwärts gewiegten Stuhl, sie auf der Bank. Sie hatte seine Hand gedrückt bei ihren letzten, vor seinem Gesicht gesprochenen Worten. Er sagte, »Zu mir. Oh, das ist schön. Oh, Clavia, das ist ganz außerordentlich. Du bist mit ihm zu mir gekommen. Und du willst sagen, mein Warten sei dumm und unerlaubt und ganz umsonst gewesen? Das wäre im höchsten Grade linkisch, wenn ich das Anerbieten deiner Freundschaft nicht zu schätzen wüsste. Der Freundschaft mit dir. Für ihn.« Da küsste sie ihn auf den Mund. Es war so ein russischer Kuss, von der Art derer, die in diesem weiten, seelenvollen Lande getauscht werden, an hohen christlichen Festen, im Sinne der Liebesbesiegelung. Da aber ein notorisch verschlagener junger Mann und eine ebenfalls noch junge, reizend schleichende Frau ihn tauschten, so fühlen wir uns, während wir davon erzählen, unwillkürlich von ferne an Dr. Krokowskis kunstreiche, wenn auch nicht einwandfreie Art erinnert, von der Liebe in einem leise schwankenden Sinn zu sprechen, so dass niemand recht sicher gewesen war, ob es frommes oder leidenschaftlich fleischliches damit auf sich hatte. Machen wir es wie er oder machten Hans Castorp und Klavdia Schoscha es so bei ihrem russischen Kuss? Aber was würde man sagen, wenn wir uns schlechthin weigerten, dieser Frage auf den Grund zu gehen? Schwankender Sinn. Aber man lasse in Gottes Namen den Sinn der Liebe doch schwanken. Dass er schwankt, ist Leben und Menschlichkeit, und es würde einen durchaus trostlosen Mangel an Verschlagenheit bedeuten, sich um sein Schwanken Sorge zu machen. Während also die Lippen Hans Castorps und Frau Schoschas sich im russischen Kusse finden, verdunkeln wir unser kleines Theater zum Szenenwechsel. Und nach Wiederherstellung der Beleuchtung, der trüben Beleuchtung eines zur Neige gehenden Frühlingstages, zur Zeit der Schneeschmelze, erblicken wir unseren Helden in schon gewohnter Lebenslage am Bette des großen Peperkorn in ehrerbietig freundschaftlichem Gespräch mit ihm. Mein Herr hatte seinen Nachmittagstrank genommen, stark und heiß mit Zucker und Rahm wie gewöhnlich, und er schwitzte davon. Sein weiß umflammtes Königsgesicht war gerötet und kleine Tropfen standen ihm auf Stirn und Oberlippe. »Ich schwitze etwas«, sagte er. »Willkommen, junger Mann. Im Gegenteil, nehmen Sie Platz. Es ist durchaus, junger Mann, ich möchte durchaus das Wort anerkennenswert, absolut. Es ist sehr freundlich von Ihnen, einen alten, kranken Mann. Trinken Sie ein Glas Rotwein mit mir, ich trinke, mich dürstet. Die Feuchtigkeitsabgabe dieses Tages war erheblich. Ich danke recht sehr, mein Herr Peperkorn. Es ist zwar nicht meine Stunde, aber einen Schluck auf Ihr Wohl zu trinken, bin ich immer bereit. So, nehmen Sie das Weinglas. Es ist nur eins zur Stelle. Ich greife aushilfsweise zum Wasserbecher. Ich denke, man tritt diesem kleinen Sauser nicht zu nahe, indem man ihn aus schlichtem Gefäße...« Er schenkte ein, unter Beihilfe seines Gastes, mit leicht zitternder Kapitänshand, und goss durstig den Rotwein aus dem fußlosen Glase durch seine Büstengurgel, genau als ob es klares Wasser wäre. »Das labt«, sagte er. »Sie trinken nicht mehr? Dann erlauben Sie, dass ich mir noch einmal...« Er verschüttete etwas Wein beim abermaligen Einschenken. Das Einschlaglaken seiner Decke war dunkelrot befleckt. »Das Gefühl, junger Mann, ist göttlich. Der Mensch ist göttlich, sofern er fühlt. Er ist das Gefühl Gottes. Gottes schuf ihn, um durch ihn zu fühlen. Der Mensch ist nichts als das Organ, durch das Gott seine Hochzeit mit dem erweckten und berauschten Leben vollzieht. Versagt er im Gefühl, so bricht Gottes Schande herein. Es ist die Niederlage von Gottes Manneskraft, eine kosmische Katastrophe, ein unausdenkbares Entsetzen.« Er trank. »Erlauben Sie, dass ich Ihnen das Glas abnehme, mein Herr Peperkorn«, sagte Hans Castorp. »Ich folge Ihrem Gedankengang zu meiner größten Belehrung. Sie entwickeln da eine theologische Theorie, mit der Sie dem Menschen eine höchst ehrenvolle, wenn auch vielleicht etwas einseitige, religiöse Funktion zuschreiben. Es liegt, wenn ich mir das zu bemerken erlauben darf, eine gewisse Rigorosität in Ihrer Anschauungsweise, die Ihr Beklemmendes hat. Verzeihen Sie.« »Und Sie lieben, Madame«, fragte mein Herr plötzlich und wandte dem Besucher sein Königsantlitz mit dem wehzerrissenen Munde und den kleinen blassen Augen unter dem Stirnarabeskenwerk zu. Hans Castorp erschrak. Er stammelte, »ob ich, das heißt, ich verehre Frau Chauchat selbstverständlich, schon in ihrer Eigenschaft, ich bitte«, sprach Peperkorn, indem er mit zurückdämmender Kulturgebärde die Hand ausstreckte, »lassen Sie mich. Gut, junger Mann, durchaus gut und schön. Ich erfreue mich, daran ist kein Zweifel. Es gereicht mir zur wirklichen Annehmlichkeit. Gleichwohl sage ich mir, kurz und gut, Ihre Bekanntschaft mit Madame ist älter als die unsrige. Sie haben schon Ihren vorigen Aufenthalt an diesem Orte mit ihr geteilt. Außerdem ist sie eine Frau von reizvollsten Eigenschaften und ich bin nur ein kranker alter Mann. Wie kommt es? Sie ist, da ich unpässlich bin, heute Nachmittag, um Einkäufe zu machen, allein und ohne Begleitung hinab in den Kurort. Kein Unglück, bei weitem nicht. Nur wäre es zweifellos, ich bitte mich aufs Wort zu verstehen.« »Aufs Wort, mein Herr Peperkorn, oh nein, aber ganz und gar nicht. Ich sehe dazu meinem Bedauern Weinflecke auf Ihrem Laken, mein Herr Peperkorn. Sollte man nicht, wir pflegten Salz darauf zu schütten, solange sie frisch waren?« »Das ist unwesentlich«, sprach Peperkorn, indem er seinen Gast im Auge behielt. Hans Castorp verfärbte sich. »Die Dinge«, sagte er mit falschem Lächeln, »liegen hier doch etwas anders als gewöhnlich. Der Ortsgeist, möchte ich es ausdrücken, ist nicht der konventionelle. Das Vorrecht hat der Kranke. ob Mann oder Frau, die Vorschriften der Ritterlichkeit treten dagegen zurück. Sie sind vorübergehend unpässlich, mein Herr Peeperkorn. Eine akute Unpässlichkeit, eine Unpässlichkeit von Aktualität. Ihre Reisebegleiterin ist vergleichsweise gesund. Da glaube ich ganz im Sinne von Madame zu handeln, wenn ich sie in ihrer Abwesenheit ein bisschen bei Ihnen vertrete, soweit hier von Vertretung die Rede sein kann. Ich darf sagen, dass ich viel Sinn für positive Rechtsverhältnisse habe. Kurzum, meine Situation, finde ich, ist korrekt. Sie entspricht der allgemeinen Sachlage. Sie entspricht namentlich meinen aufrichtigen Empfindungen für Ihre Person, mein Herr Peeperkorn. Und somit glaube ich auf Ihre Frage, denn Sie richteten wohl eine Frage an mich, eine befriedigende Antwort erteilt zu haben. Eine sehr angenehme, erwiderte Peeperkorn. Ich lausche mit unwillkürlichem Vergnügen auf Ihr behendes kleines Wort, junger Mann. Es springt über Stock und Stein und rundet die Dinge zur Annehmlichkeit. Allein befriedigend? Nein. Ihre Antwort befriedigt mich nicht ganz, verzeihen Sie, wenn ich Ihnen damit eine Enttäuschung bereite. Rigoros, lieber Freund, Sie brauchten dies Wort vorhin in Hinsicht auf gewisse von mir geäußerte Anschauungen, aber auch in Ihren Äußerungen liegt eine gewisse Rigorosität, eine Strenge und Gezwungenheit, die mir mit Ihrer Natur nicht übereinzustimmen scheint. Obgleich sie mir aus ihrem Verhalten in gewisser Beziehung bekannt ist. Ich erkenne sie wieder. Es ist die nämliche Gezwungenheit, die sie bei unseren gemeinsamen Unternehmungen, unseren Spaziergängen gegen Madame, gegen sonst niemanden, an den Tag legen und für die sie mir eine Erklärung. Das ist eine Schuld. Eine Schuldigkeit, junger Mann. Ich irre mich nicht. Mein Herr sprach in ungewöhnlich präzisem und geschlossenem Stil heute Nachmittag. Trotz seiner Erschöpfung durch den malignen Anfall, es fehlte fast jede Abgerissenheit. Sie lächeln, fuhr er fort, sie drehen blinzelnd den Kopf hin und her. Sie scheinen sich eines ergebnislosen Nachdenkens zu befleißigen. Gleichwohl ist gar kein Zweifel, dass Sie wissen, was ich meine und um was es sich handelt. Ich behaupte nicht, dass Sie nicht zuweilen das Wort an Madame richteten oder ihr die Antwort schuldig blieben, wenn die Unterhaltung das Umgekehrte mit sich bringt, aber ich wiederhole, es geschieht mit einer bestimmten Gezwungenheit. Man hat, soweit Sie in Frage kommen, den Eindruck, als handelte es sich um eine Wette, als hätten Sie ein Philippchen mit Madame gegessen und dürften sich laut Abmachung nicht der Anredeform gegen Sie bedienen. Sie vermeiden es folgerecht und ohne Ausnahme, Sie anzureden. Sie sagen nicht Sie zu ihr. Aber, mein Herr Peeperkorn, was denn für ein Philippchen? Ich darf Sie auf den Umstand hinweisen, dessen Sie selbst nicht unkund sein werden, dass Sie soeben blass geworden sind bis in die Lippen hinein. Hans Castorp blickte nicht auf. Gebeugt und angelegentlich beschäftigte er sich mit den roten Flecken auf dem Laken. Peter Peeperkorn war es, der das Gespräch wieder eröffnete. »Es war an jenem Abend, der mir den Vorzug Ihrer Bekanntschaft gebracht hatte«, begann er in singendem Ton und ließ am Schlusse die Stimme sinken, als sei das der erste Satz einer längeren Erzählung. Wir hatten ein kleines Fest gefeiert, Speise und Trank genossen und in gehobener Stimmung, in menschlich gelöster und kühner Verfassung suchten wir zu vorgerückter Stunde Arm in Arm unser Nachtlager auf. Da geschah es hier vor meiner Tür beim Abschiede, dass mir die Eingebung kam, die Aufforderung an Sie zu richten, Sie möchten mit den Lippen die Stirn der Frau berühren, die Sie mir als einen guten Freund von früherem Aufenthalte her vorgestellt hatte, und es ihr anheimzugeben, diese feierlich heitere Handlung zum Zeichen der erhöhten Stunde vor meinen Augen zu erwidern. Sie verwarfen rundweg meine Anregung, verwarfen sie mit der Begründung, sie empfänden es als unsinnig, mit meiner Reisebegleiterin Stirnküsse zu tauschen. Sie werden nicht bestreiten, dass das eine Erläuterung war, die selbst der Erklärung bedurft hätte, eine Erklärung, die sie mir bis zur Stunde schuldig geblieben sind, sind Sie gewillt, diese Schuld jetzt abzutragen. So, das hat er also auch gemerkt, dachte Hans Castorp und wandte sich noch näher den Weinflecken zu. Plötzlich fühlte er sein Handgelenk, das rechte, von der Hand Peperkorns umfasst. Jetzt fasst er mich am Handgelenk, dachte er. Na lächerlich, was sitze ich da wie ein begossener Pudel? Habe ich mich schuldhaft vergangen gegen ihn? Keine Spur. Zuerst hat der Mann in Dagestan sich zu beklagen und dann dieser und jener und dann ich. Und er hat sich meines Wissens überhaupt noch nicht zu beklagen. Was schlägt mir also das Herz? Es ist hohe Zeit, dass ich mich aufrichte und ihm frank, wenn auch ehrerbietig, in das großmächtige Antlitz blicke. So tat er. Das großmächtige Antlitz war gelb. Die Augen blickten blass unter angezogener Stirnlineatur. Der Ausdruck der zerrissenen Lippen war bitter. Endlich sprach Peperkorn leise. Sie waren Klafdias Geliebter bei ihrem vorigen Aufenthalt. Hans Castorp ließ noch einmal den Kopf sinken, richtete ihn aber gleich wieder auf und sagte nach einem tiefen Atemzug. »Mein Herr Peperkorn, es widersteht mir im höchsten Grade, Sie zu belügen. Und ich suche nach einer Möglichkeit, das zu vermeiden. Es ist nicht leicht. Ich prahle, wenn ich Ihre Feststellung bestätige. Und ich lüge, wenn ich Sie leugne. Das ist so zu verstehen. Ich habe lange Zeit, sehr lange Zeit, mit Klafdia, verzeihen Sie, mit Ihrer gegenwärtigen Reisebegleiterin, zusammen in diesem Hause gelebt, ohne Sie gesellschaftlich zu kennen. Das Gesellschaftliche schied aus in unseren Beziehungen oder in meinen Beziehungen zu ihr, von denen ich sagen will, dass ihr Ursprung im Dunkeln liegt. Ich habe Klafdia in meinen Gedanken nie anders als du genannt und auch in Wirklichkeit nie anders, denn der Abend, an dem ich gewisse pädagogische Fesseln, von denen schon kurz die Rede war, abstreifte und mich ihr näherte, unter einem Vorwand, der mir von früher her nahe lag, war ein maskierter Abend, ein Faschingsabend, ein unverantwortlicher Abend, ein Abend des Du, in dessen Verlauf das Du auf traumhafte und unverantwortliche Weise vollen Sinn gewann. Er war aber zugleich der Vorabend von Klafdias Abreise. »Vollen Sinn«, wiederholte Peperkorn, »Sie haben das sehr artig.« Er ließ Hans Castorp los und begann sich mit den Flächen seiner langnägeligen Kapitänshände beide Gesichtshälften zu massieren, Augenhöhlen, Wangen und Kinn. Dann faltete er die Hände auf dem weinbesudelten Laken und legte den Kopf auf die Seite, die linke Seite, gegen den Gast hin, so dass es einem Abwenden des Gesichtes gleichkam.